Gewiss, sie werden dir vor Allah nichts nützen, aber gewiss, die Ungerechten sind einer des anderen Schutzherren. Allah aber ist der Schutzherr der Gottesfürchtigen.